die Campus Radio Kiel WG. Heute Pizza! Jungs, wie wär's heute, Pizza? Oh ja. Und jeder belegt, wie er will. Gut, dann kann ja jeder auch seinen Belag schnippeln. Mal sehen. Tomatensauce, Pilze. Ich hol schon mal mein Soja aus dem Kühlschrank. Nicht alle auf einmal. Also, Basti, du schneidest deinen Belag. Kai, du rollst schon mal den Teig aus. Und ich mach die Soße. Sonst stehen wir uns nur im Weg. Ja, stimmt. Ah, okay. Also, dann brauche ich Mehl, Öl, Hefe. Was? Nein, wir nehmen den Fertigteig. Hier. Na gut. Oh, sogar ein veganer Teig. Cool. Also, öffnen Sie die Dose, indem Sie die Dose an eine Tischkante schlagen. Kai, was zur... Wieso zerhaust du denn unseren Küchentisch? Bist du bescheuert? Was soll das, Kai? Da stand mal, soll die Dose an einen Tisch schlagen. Doch nicht an einem Glastisch, du Esel. Oh. Nun schnapp dir einen Handfeger und feg das auf. Sollen wir was bestellen? Ja, lass uns Pizza bestellen. Ja, aber dann bitte bei Pizza Flink. Die haben einen so guten Boden. Stell du mal jetzt keine Ansprüche, Rambo. Ey. Och Männer, mit euch kochen, das war und wird wohl nie einfach.